Benedikt. Simulus. Das mal. Eine Lache kichert da drüben. Ich bin wundert. Hi, inshallah. Mikrofon funktioniert heute nicht. Ich schaue, das ist kaputt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Hamza, bitte, kannst du denen sagen, sie sollen aus dem Dings, sie sollen zum Vortrag kommen gehen oder sollen in diese Disco-Party gehen? Das ist der erste Punkt. Zum Vortrag oder zum Welche Sprache ist das, was du hast? Deutsch. Ah, andere Farbe, ah? Ja, die hatte ich so. Woher? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum, wir sind bis zu dem siebten Punkt angelangt, also Seite 81, Nummer 7, okay? Dann haben wir das erwähnt, bis zu den, also das der dritte Absatz. Der Iman besitzt sechs Säulen, wie in dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird. Iman ist, an Allah zu glauben, an seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den Tag des Gerichts und an die göttliche Vorherbestimmung, an Qadr. Und was sie bringt, also was Qadr bringt, Gutes oder Schlechtes. Hier wird erwähnt, Iman ist, was ist hier damit gemeint, Iman ist? Ja? Die Säulen des Imans sind, okay, alles diese Sache, aber nicht die Definition des Imans, weil die Definition des Imans ist wo? Ja. Gleich am Anfang bei Nummer 7, was ist Iman? Iman ist der Glaube und die Überzeugung im Herzen. Überzeugung, haben wir gesagt, stimmt nicht, sondern die Taten des Herzens, und die Überzeugung ist eine der Taten. Alles? Yaqin ist eine der Taten von Herzen. Und nicht Yaqin alleine ist Iman. Sondern Yaqin ist ein Teil des Imans. Habt ihr das verstanden, voriges Mal, wo wir das gesagt haben? Ja? In der Rede der Zunge, Taten der Zunge, was macht die Zunge? Reden. Das ist ihre Tat. Was macht die Zunge? Reden. Okay? Und in den Taten der Glieder. Taten des Herzens, der Zunge und der Glieder. Oder Taten des Herzens und der Glieder, kann man auch sagen. Aber das unten, wo wir jetzt gerade angelangt sind, ja, wo der Professor immer sagt, Al-Iman und tu'mine billah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, also Iman ist, an Allah zu glauben, hier sind die Säulen gemeint und nicht die Definition des Imans. Okay? Morgen, wenn ihr Prüfung habt, morgen, damit ist Zukunft gemeint und nicht morgen wortwörtlich, wenn ihr die Prüfung habt in diesem Buch, inshallah, bekommst du die Frage, was ist Iman? Wenn du das hier schreibst, ist falsch. Ja? Was ist Iman? Dann ist, wenn du das, diesen Hadith aufschreibst, ist die Antwort falsch. Sondern wenn ich sage, was ist Iman, dann schreibst du die Definition von Iman. Al-Imanu qawlu bil lisan, wa i'tiqadu bil qalbi, aw al-jinan, wa amalu bil jawarihi wal arkan, yazidu bita'a wa yanqus bil ma'asi. Das ist die Definition von Iman. Wenn ich aber die Frage stelle, was sind die Säulen des Imans, dann erwähnst du diese sechs Sachen halt. Teil. Was bedeutet es, an Allah zu glauben? Haben wir voriges Mal erwähnt. Ja? Wenn du sagst, ich glaube an Allah, dann glaubst du an vier Sachen. Wenn eine dieser vier Sachen fehlt, glaubst du nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Wenn jemand sagt, ich glaube an Allah, dann glaubt er an vier Sachen. Welche sind diese vier Sachen? Wo ist Hamza? Ja? Hamza ist nichts da. Glauben an sein Wesen. Ja? An sein Wesen glauben. Glauben an seinen Wujud. Wujud, dass es ihn gibt. Ja? Existenz Gottes. Zweite Sache, Glauben an seine Uruhiyya. Glauben an seine Rububiyya. Und das, der Glaube an seine Al-Asma'i wa Sifat. Vier Sachen. Wenn einer dieser vier Sachen dir fehlen, dann glaubst du nicht an Gott. Ja? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich glaube an Allah, wir sehen, er macht Schirk. Was fehlt ihm? Der Glaube an seine Uluhiyya. Ja? Wenn jemand kommt und sagt, ich glaube an Allah, aber er verleugnet Allahs Namen und Eigenschaften. Er sagt, Allah hat keine Namen und Eigenschaften. Ja? Er ist ein Mu'attila. Ja? Didi sagen, Allah hat keinen Namen, du hast verleugnet Allahs Namen und Eigenschaften. Wie die Jahmiyyah zum Beispiel. Du glaubst nicht an Allah. Weil das, was keine Namen und Eigenschaften hat, was ist es? Es ist nichts. Sogar das Nichts hat einen Namen. Nichts. Hat es Eigenschaften? Hat nichts Eigenschaften? Ja? Welche Eigenschaft hat nichts? Nicht mal gut. Adam, leider mal gut. Also. Existiert nicht. Versteht ihr nicht, Barakallahu fiqh? Nein, das habt ihr gecheckt, inshallah. Merkt euch diese Sachen. Wenn jemand kommt und sagt, ich höre zum ersten Mal Tawhid al-Uluhiyya, dann, Alhamdulillah, sei, dass du, danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass du es gehört hast jetzt. Ja? Und nicht später. Allah, derjenige, der die Uluhiyya, Allah, nicht verwirklicht, ist kein Muslim, ist ein Kafir. Ja? Und kann niemals ein Muslim sein. Die Mushrikin haben die Uluhiyya Allah subhanahu wa ta'ala nicht verwirklicht. Deswegen sind sie auch Mushrikin. Ja? Oder jemand verleugnet die Rububiyya Gottes. Wayazim Bilabi, wer? La, wie viel Aul? Wir erwähnen, wie sagt man das, solche Beispiele. Oder jemand verleugnet Allahs Namen und Eigenschaften, haben wir gesagt. Und Nummer eins, haben wir gesagt, Wujud, Allahs Existenz. Wie die? Atheist. Atheist. Ja, bei denen ist logisch, dass sie nicht an Allah glauben. Das geben sie auch zu. Aber das Problem bei den Muslimen ist, wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, ja, es gibt nur einen Gott, ein Jude oder ein Christ oder ein anderer Muschrik kommt zu dir und sagt, Allah oder der allmächtige Gott hat alles erschaffen, er ist der Schöpfer. Ja. Und du sagst, schau, der Mann glaubt an Gott, lass ihn in Ruhe. Glaubt er an Gott? Nein. Wenn er nicht Allahs Rububiyya und Uluhiyya und Al-Asma wa Sifat, also Tawhid verwirklicht hat, so einer zählt nicht als derjenige, der an Allah glaubt. Weil Iman ist nicht mit dem Herzen glauben, bestätigen, dass es Allah gibt, sondern Iman ist was? Noch einmal? Die Aussage mit der Zunge, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alayhi salatu wa salam. Zweitens, du bist überzeugt mit deinem Herzen, das, was du gesagt hast, mit den Shurut la ilaha illallah, al-ilm an erster Stelle, ja? Und so weiter und so weiter. Und was noch? Und dritte Sache, die Taten mit dem Körper. Okay? Deine Äußerlichkeit, deine Taten sprechen für wen? Für sich. Die Taten sprechen für sich. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Jemand kommt, er macht Zina ständig, wa yazim billah. Ja? Lernt Mädchen kennen im Internet, in Facebook, in was weiß ich, wo man alles so im Internet Mädchen kennenlernen kann. Chattet mit ihnen, trifft sie auf der Straße, trifft sie im Café aus. Und dann sagt er, Wallahi, ich bin keusch. Ich bin ein aufrechter, wie sagt man das, Mann. Ein Mann mit Erziehung. Ich würde, du bist keusch. Ente. Subhanallah. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Fuchsch, Fahische. Jemand, der trinkt, Tag und Nacht, wird ihn, wie viele Finger siehst du? Er schaut, er kann nicht deine Linie gehen. Er sagt, nein, nein, ich trinke nie. Du hast ihn nicht gesehen, dass er trinkt. Aber er ist betrunken, stopp betrunken, jedes Mal, immer. Ich bin kein Säufer, ich bin kein Alkoholiker. Oder jemand, ein Junkie, kommt zu dir, will 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro. Er sagt, nein, ich, Bruder, alle diese Junkies sagen Bruder. Ich bin sicher nicht dein Bruder. Kannst du mir was geben und so, ich brauche es. Du nimmst Drogen. Ich sage, nein, nein, keine Drogen, nein. Ja, die Taten sprechen für sich. Derjenige, der nicht betet, derjenige, der nicht Koran und Sunna praktiziert, er macht nichts, er hat keine Taten. Okay? Und das Mindeste, was jemand machen muss, damit wir sagen, er ist ein Muslim, oder damit wir sagen können, er ist ein Muslim, ist an erster Stelle Shahada und danach das Gebet, wenn er gelernt hat oder wenn er erfahren hat, dass Allah ihn damit verpflichtet hat. Okay? Aber derjenige, er weiß, dass ihn Allah verpflichtet mit dem Gebet, aber er will nicht beten, zu so einem sagen wir auch nicht Muslim. Er ist kein Muslim. Sondern wir sagen, derjenige, der nicht betet, ist ein Kafir. Okay? Und das muss niemand sagen. Shabab, das Problem bei den Brüdern, ich verstehe, die Leute wollen nicht zu denen werden, die im Takfir übertreiben, dass sie Das verstehen wir. Aber wir müssen Ilm den Leuten beibringen. Wer nicht betet, der ist ein Kafir. Ja, aber mein Vater, er fastet jeden Monat Ramadan, aber er betet nicht. Darüber kann ich nicht sagen. Derjenige, der nicht betet, ist ein Kafir. Das, was mit deinem Vater ist und so, ist nicht meine Angelegenheit. Ich will nicht über deinen Vater urteilen. Okay? Es wäre nicht falsch, wenn du sagst, der ist auch ein Kafir. Ganz besonders, wenn er sich zum Islam bekennt. Verstehst du nicht? Wenn er sagt, er ist Türke, er ist Araber, er ist Kurde, er ist Bosnier und betet nicht. Nein, er betet nie. Er ist ein Kafir. Dein Vater ist ein Kafir. Es wäre nicht falsch, wenn du so sagen würdest. Aber wir machen so etwas nicht. Warum? Es ist nicht. Du bist überzeugt, dass derjenige, der nicht betet, Kafir ist. Okay? Aber wir machen das nicht aus anderen Gründen. Das ist jetzt Hikmet und Dawa und so weiter und so weiter. Aber Ilm verbreiten, dass wir sagen, wer so und so macht, ist ein Kafir. Imam Ahmed ist sich durch die Straßen von Bagdad gegangen, durch die Aswak, also Märkte, wo die Menschen sich sammeln, und hat gesagt, derjenige, der sagt, Koran ist erschaffen, weil damals war ja diese Fitte mit Khalq al-Quran, wo die Mu'tazila nahe gekommen sind dem damaligen Khalifen, und haben in diese Shubuhat eingetrichtert, dass Koran erschaffen ist. Allah hat Koran erschaffen. Das ist Batil. Koran ist Allahs Wort. Hat Allah seine eigenen Worte erschaffen? Konnte Allah nicht sprechen? Dann hat er sich das Sprechen erschaffen selbst, um mit den Menschen sprechen zu können. Wer so etwas glaubt, ist ein Kafir. Zweifellos. Koran ist nicht erschaffen. Koran ist Allahs Wort. Allah hat es ausgesprochen. Allah sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alif Lam Mim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alif Lam Ra. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Qatiluhum, Yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kutiba alaykum al-Siyam. Allah sagt das, das sind Allahs Worte. Wie kann das erschaffen sein? Al-Muhim, Imam Ahmed ist nicht gerannt, dass er sagt, hey, du bist ein Kafir, du bist ein Kafir. Er ist einfach durch die Straßen gegangen, Leute, wer sagt, Koran ist erschaffen, ist ein Kafir. Das ist Ilm und das sind Informationen und du musst jetzt gucken, wie du damit umgehst. Okay? Imam Ahmed ist jetzt was anderes. Die Leute haben Imam Ahmed geliebt, respektiert. Das, was er sagt, hat gezählt. Was die anderen sagen, außer Imam Ahmed, war ungültig. Als Imam Ahmed eingesperrt war, einer seiner Schüler ist gekommen, und hat ihm gesagt, ja Imam, die Menschen draußen, die warten das, was du sagst. Keiner hört auf Ahmed im Abiduat und auf die Anführer der Mu'tazila, diese Sekte. Keiner hört auf die, sondern die warten, was du sagst. Das, was du sagst, das zählt. Und Imam Ahmed hätte gesagt, okay, Koran ist erschaffen, die lassen ihn aus dem Gefängnis, er geht einfach nach Hause. Und sagt, Allahumma, inni astaghfiruka wa atubu ilayk, ich wurde gezwungen, die haben ihn wirklich geschlagen, sie haben ihn ausgepeitscht. Fleischteile auf seinem Rücken sind abgestorben, man musste sie runterschneiden. Kennst du also dieses Phänomen, zum Beispiel, wenn du dich verletzt oder eine Wunde hast oder sowas, dann muss das abgeschnitten werden, sonst verbreitet sich diese Fäule. Also, diese Fäule verbreitet sich weiter, man muss das abschneiden. Okay? Es gibt auch verschiedenste Methoden. Alas, Imam Ahmed von seinem Rücken, weil sie ihn so ausgepeitscht haben und sofort direkt danach in die Zelle geworfen haben sie ihn. Die haben ihn dann nach Hause gehen lassen. Diese Wunden haben sich, wie heißt das, entzündet. Auf jeden Fall, man musste sie wegschneiden. Gangren, das weiß ich auch. Ich kannte mal einen Bruder, er hat Dings bekommen. Okay, Gangren, und bei den Zähnen nennt man das auch Paradontose. Die haben ihn 12 Zähne auf einmal gezogen. Auf einmal. Ihr kennt ihn auch. Ist nicht so richtig. Ich bin's nicht, ja, wir erzählen. Wo sind wir stehen geblieben? Bei Imam Ahmed. Imam Ahmed, er hätte sagen können, ja Rabbi, verzeih mir, die haben mich gefoltert, die haben mich geschlagen, ich bin Zwang. Hätte er das sagen können. Weil die meisten, alle, fast alle Ulema in seiner Zeit, haben es gesagt. Manche Imame der Zeit, große Imame von Ahl Sunnah wal Jamaah, haben gesagt, Koran und Tawrat und Injil und Zabur, all das ist erschaffen. Er meint all das, seine Finger, all das hier ist erschaffen. Er hat sie reingelegt, Theorie nennt man das. Zweideutig, dass du sagst, sagen, okay, geh nach Hause, er ist, er darf nach Hause gehen. Ja? Er hat aber die Finger gemeint, um sich, Imam Ahmed, als er gehört hat, dass die Leute draußen hören, das, was er sagt, das zählt. Okay? Er hat gesagt, nein, ich werde sicher nicht nachlassen, damit die Leute in die Irre gehen wegen mir. Das ist dieses Vertrauen von Muslimen, von aufrechten Muslimen, dieses Vertrauen gegenüber den Ulema, den Schuyuch. Okay? In unserer Zeit gibt es so etwas nicht. Warum? Auf der einen Seite, die Leute sind so verdorben, die Muslime sind so kaputt, dass sie gar nicht wissen, was ein Alim ist. Oder Wert eines Alims. Das ist nichts wert. Okay? Und auf der anderen Seite, die meisten, die sich zu Ende bekennen, sind auch selber verdorben. Ja? Sie verdienen ihr Geld durch diesen Titel Sheikh, Doktor. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Heute habe ich einen gesehen, so ein saudischer Sheikh. Mir hat sich der Magen umgedreht, als ich das gesehen habe. Ich lese dann unten die Kommentare, was die Leute über ihn sagen. Alle verfluchen ihn. Allah elank. Ente Kelb, ente die schlimmsten Sachen. Offensichtlich, wisst ihr, was er sagt? Ja, er sagt, es ist haram, auf einen Herrscher loszugehen, auch wenn er Kafir ist, es ist haram, auf ihn loszugehen. Ja? Damit man auf ihn losgehen kann, damit die Muslime aufstehen können und auf ihn losgehen können, erwähnt er. Zuerst erwähnt er den Hadith, der sahih ist. Ja? Einer der Sahaba sagt zum Propheten, ja Rasulullah, awalan und abidhum bis suyuf. Sollen wir nicht unsere Schwerter rausziehen und auf sie losgehen? Der Prophet erzählt seinen Sahaban, wie es sein wird, wie die Imame sein werden. Ja? Sie werden mit der Religion spielen, sie werden Harame machen, sie werden Sachen machen. Und die Sahaban sagen, ja Rasulullah, sollen wir nicht mit Schwertern auf die losgehen? Der Prophet sagt, la, ma aqamu fikum salah, nicht, solange sie das Gebet bei euch verrichten. Ja? Verstehst du mich? Der Imam betet und der befehlt das Gebet. Ja? Und er macht nicht das Gegenteil, dass er das Gebet verbietet. Ja? Wie damals in Syrien oder in Tunis. Ja? Gehst einige Tage hintereinander in die Moschee, die kommen und schnappen dich auf der Straße. Was bist du deppert? Was gehst du oft in die Moschee? Aber so war das in Syrien. Subhanallah. Die nehmen dich, geben dir einen schwarzen Sack auf den Kopf, schmeißen dich in Kombi, fahren dich in unbekannte Richtung. Hörst du, warum gehst du so oft in die Moschee? Bist du ein Wahhabi? Bist du ein Salafi? Bist du Ikhwani? Was bist du? Welche Sekte? Welche? Bist du Dschihadi? Allah mustan. Uninteressant. Wegen dieser Bindung zwischen den Menschen und den Ulema ist die Lage, wie sie ist in unserer Zeit. Ja? Diese Bindung darf niemals gebrochen werden, Shabab, Barakallahu fikum. Okay? Wenn jemand kommt und sagt, ja, die Ulema, wieso respektieren die Muslime zum Beispiel bei uns die Hojas nicht mehr so viel wie früher? Die älteren Generationen vielleicht, ja? Aber die Jüngeren nicht. Warum? Wieso wird der Hoja nicht mehr so respektiert? Der Hoja fährt ein besseres Auto als du. Ja? Der Hoja hat ein besseres Haus als du. Der Hoja macht nichts. Ganz im Gegenteil. Der Hoja ist so verdorben und kaputt. Ja? Er nimmt dir nur deine Kohle weg. Und dann, viele dieser älteren Generationen wurden so großgezogen. Das, was der Hoja sagt, ist heilig, unantastbar. Hast du verstanden? Ja? Alas. Er ist damit groß geworden. Er ist damit alt geworden. Aber seine Kinder, die nachher gekommen sind, haben gesagt, erst. Dieser Hodja, bei dem du in die Moschee gehst, ist ein Trottel. Was ist das? Vater will sein Kind schlagen. Warum? Weil das Kind ist nicht deppert. Schau, was der Hodja macht. Er widersetzt sich offen Koran und Sunna. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Also es gibt zwei Faktoren, wieso diese Verbindung zwischen Ulema und den Menschen gebrochen ist. Welche ist das? Ja. Der Jahl der Menschen und die Verdorbenheit der Ulema. Okay? Aber wenn du Ilm lernst, an erster Stelle, dass du weißt, was für Ilm, islamisches Ilm, was Wissen, wie Wissen wertvoll ist und dass es der leichteste Weg zum Paradies ist, ja, weil alles, was du tust, ist aufgebaut auf Ilm, ja, dann wirst du sehr wohl die Ulema respektieren. Und du wirst mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis und Rechtfertigung leicht zwischen einem verdorbenen Alim und einem guten Alim entscheiden können. Ja. Und wenn du siehst, dass ein Alim einen Fehler gemacht hat, dann wirst du ihm dabei nicht folgen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn du siehst, dass er einen Fehler gemacht hat, offensichtlicher Fehler, sagst du, ist ein Alim, ist ein Sheikh, Mashallah, Tabarakallah, hat viel für diese Umma getan, hat sein Leben für diese Religion geopfert. Aber das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Und Fehler darfst du nicht befolgen, wenn die Fehler sie dir klar sind. Wenn ein Alim einen Fehler macht, ein aufrechter, ehrlicher Alim Rabbani, wenn er einen Fehler macht, dann bekommt er trotzdem eine Belohnung für seinen Ijtihad. Aber du, für dein blindes Befolgen, bekommst du keine Belohnung. Vielleicht wirst du sogar bestraft. Belohnung bekommst du für blindes Befolgen, nur wenn du Koran und Sunna befolgst oder Sachen befolgst, die versteckte Messiah sind, versteckte Messiah, die du nicht kennst. Aber natürlich, dazu gehört ja nicht Tawhid. Tawhid ist ja nicht eine versteckte Messiah. Die Einheit Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed, da sind wir nicht fertig geworden. Imam Ahmed hat auf was gewartet? Er wollte wissen, was die Menschen sagen. Die Menschen sagen, wir hören das auf, was Ahmed sagt. Wenn Imam Ahmed sagt, so wie er urteilt, ist Haq. Deswegen konnte Imam Ahmed diese Ruchsa, was ist Ruchsa? Diese Erleichterung konnte Imam Ahmed nicht nehmen. Konnte nicht. Er hat gesagt, Koran ist Allahs Wort und wer das Gegenteil behauptet, ist Kafir. Deswegen wurde er eingesperrt und ausgepeitscht und hatte sehr, sehr, sehr große Probleme mit den damaligen Herrschern. Er wollte nicht die Menschen in die Irre führen. Sogar seine besten Freunde, einige seiner besten Freunde und Schüler, hat sich von ihnen losgesagt für immer. Ali ibn Medini war der größte Alim überhaupt. Ali ibn Medini. Merkt euch den Namen und sucht nach, inshallah. Wenn Ali ibn Medini sagt, dieser Hadith ist sahih, dann ist er sahih. Wenn er sagt, dieser Hadith ist da'if, dann ist er da'if. Okay? Wenn Imam Ali ibn Medini sagt, dieser Überlieferer ist ein Kedwab, ein Lügner, gibt es bis Yom al-Qiyamah niemanden, der ihn reinwaschen kann. Ja? Ali ibn Medini ist hingegangen, die haben gesagt, ist Koran scharf? Er hat gesagt, ja. Die haben gesagt, du darfst nach Hause gehen. Imam Ahmed ist zu ihm gekommen und hat gesagt, du bist der größte Imam unserer Zeit. Der größte Ali. Ja? Ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Imam Ali ibn Medini hat gesagt, schau mich an, wie ich aussehe. Es war nur Knochen und Haut. Er hatte keine Muskeln, kein Fleisch, gar nichts. Er war nicht beschäftigt damit, er war beschäftigt mit auswendig lernen. Wenn sie mich nur einmal schlagen hätten, wäre ich sofort tot umgefallen. Ja? Imam Ahmed sagt, das wäre für dich vielleicht besser. Ja? Du hättest niemals nachgeben sollen. Weil die Leute, du bist ein Alim, die Leute hören auf dich. Allah musta'an. Kommen wir wieder zurück, inshallah ta'ala, zu unserem Buch. Glaube an seine Engel. Was bedeutet, an die Engel zu glauben? Dass sie existiert. Dass die Engel existieren. Wie? Zweitens. Hallo? Vielleicht, dass sie Allah Tag und Nacht anbeten. Ja, das ist eine Eigenschaft. Okay? Das ist eine Eigenschaft. Das ist sahih, zweifellos. Aber das ist eine weite Abzweigung. Sondern wir reden über Punkte. Erstens, du glaubst an Malaika, dass es sie gibt. Nummer zwei, du glaubst an was? Du glaubst an all das, womit Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet alayhi salatu wasalam die Malaika beschreiben im Koran und Sunna. Du glaubst an das. Drittens, du bestätigst die Namen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala oder sein Prophet sie benannt hat und sie nennt. Das bedeutet automatisch, du akzeptierst nicht Namen von Malaika, für die es keine Beweise gibt im Koran und Sunna. Azrael zum Beispiel. Für Azrael gibt es keinen Beweis im Koran und Sunna. Sondern wie heißt Azrael? Malakul Maut. Malakul Maut, also der Engel des Todes oder der Todesengel. Oder der kommt und dir deine Seele nimmt aus deinem Körper, inshallah. Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Azrael? Kann sein, ja. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Okay? Wenn ihr wollt, könnt ihr ein paar Malaika nennen, inshallah. Jibril. Jibril. Okay, Jibril. Jibril. Okay, wir reden jetzt von Jibril. Glaubt ein Muslim an Jibril? Ja. Wie? So wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn genannt hat. So wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschreibt, seine Taten, seine Eigenschaften. Okay? Was macht Jibril? Was ist seine Aufgabe? Er hat mehrere Aufgaben. Zum Beispiel die erste ist Botschaft, aber Risala. Damit hat ihn Allah beauftragt, dass Jibril, wenn er zu einem Propheten kommt, dann Wenn Allah jemand eine Risale schickt, dann schickt er Jibril, a.s. Okay, was noch? Nala, Jibril, was macht Jibril noch? Er bestraft die Völker. A'udhu billah. Er hat Lut, nicht Lut, a.s., sondern sein Volk hat er bestraft. Jibril hat gekämpft mit dem Propheten Sassanam im Dschihad gegen die Mushrikin mit seiner Kampftruppe. Okay, was ein anderer Melek? Ridwan, was macht er? Bewacht das Paradies-Tor. Ah, ja. Was macht er? Bewacht das, den Tor des Paradies, also die Eingang von Jannah. Malik, der Wächter von Jannah. Dann die Malaika Munkir und Nakir im Grab. Echt? Kenn ich nicht. Ich glaube, das ist einer der Engel, die den Thron erwartet. Nein, ist nicht. Dik, der Prophet Sassalam sagt, sein Kopf, Ra'suhu Ra'su Dik. Sein Kopf ist Kopf von einem Hahn, aber er ist nicht Hahn. Dik bedeutet Hahn, Barakallahu Fik. Dik, Mann von der Judge. Dik, er hat Kopf von einem Hahn. Dieser Hadith ist Sahih, Barakallahu Fik. Gut, dass du, ich habe das ganz vergessen, aber du hast mich jetzt erinnert. Aber er heißt nicht Dik. Hamalatul Arsh nennt man diese Malaika. Die den Thron Gottes tragen. Barakallahu Fikum. Ah ja? Harut und Marut, oder? Harut und Marut. Harut, zwei Engel, die Zauberei weggebracht haben. Nein, haben sie nicht. Die haben nicht. Nein, haben sie nicht. Achso, nicht? Nein, nicht. Die Übersetzung ins Deutsche, nicht ins Deutsche, in allen Sprachen wurde da ein bisschen gefuscht mit der Übersetzung. Okay? Aber wir werden darüber reden, inshallah ta'ala. Wir haben darüber schon geredet, über die Zauberer, über die Shayatin und über die Könige. Und über die Djinn. Aber Barakallahu fik, dass du das erwähnst. Was noch? Israfil. Kiram al-Katbi. Was macht Israfil? Was? Israfil. Was Israfil macht? In Hornpusten. Allah subhanahu wa ta'ala, seit er ihn erschaffen hat, erwartet seit seiner Erschaffung mit dem Horn, auf diesen Moment, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm befiehlt, dass er ins Horn pustet. Er ist dafür erschaffen und erwartet. Unmöglich, dass er mit irgendwas anderem beschäftigt ist, dass er zu spät kommt oder dass er das verzögert. Stimmt, dass er pinselt nicht, damit er sich verpasst. Tayyib, was bedeutet das? Der Glaube an seine Bücher. Wir reden jetzt von. Wie heißt das? Bei uns heißt das Amentu Billahi. Kennt ihr alle auswendig? Amen. Wer kennt nicht auswendig Amentu Billahi, wenn man erkennt, die Jürgurte, wie wir Russen? Okay, das ist bei uns von den Osmanischen, aus dem Osmanischen, ex-Osmanischen Reich. Das musste jeder lernen. Zusammen mit Shahada. Beim Schlafen gehen sagst du Shahada und eventuell Kulhu Allahu Ahad. Dann sagst du auch Rabbi Yassin, wala tu assir. Und Amen tu billahi wa malaikati wa kutubi wa rasul. Khair, was bedeutet der Glaube an seine Bücher? Du glaubst an die Bücher, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Okay? Alas? Was glaubst du? Noch? Du glaubst an diese Wahrheit, an diese Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Bücher bestimmten Propheten offenbart hat, gegeben hat. Okay? Was glaubst du noch an die Bücher? Du glaubst an die Gültigkeit des Korans bis Yom al-Qiyama. Und du bist überzeugt, dass Koran alle vorherigen Kutub, Bücher, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, dass er sie aufgehoben hat. Ihre Gültigkeit wurde mit Koran aufgehoben. Es gibt zum Beispiel im Usul, in Usul al-Fiqh gibt es eine Mas'ala, ist der Koran nasikh, also der etwas derogiert, also der die früheren Bücher derogiert. Was bedeutet derogieren? Ja? Nasikh und Mansur, etwas außer Kraft setzen. Ja? Außer Kraft setzen. Zum Beispiel Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat bei den Menschen Israel befohlen, wenn sie zum Beispiel gegen ein Volk kämpfen und eine Kriegsbeute nehmen, sie dürfen von dieser Kriegsbeute nichts nehmen und sie dürfen sie nicht verteilen, sondern sie sammeln alles und brennen alles nieder. Zum Beispiel. Dieser Hukm wurde bei Israel, hat ihn Allah offenbart. Gibt dieser Hukm bei uns im Islam? Nein. Warum? Koran hat diese früheren Ahkam aufgehoben. Zum Beispiel. Was ist? Na. Die Informationen, die nicht wo der Koran nicht, es nicht negiert oder so. Die Überlieferungen, die Ben Israel überliefern in ihren Büchern, die nennt man Israeliyat. Die Überlieferungen, die Juden und Christen überliefern und Moses sprach und David sagte und Salomon machte so und so und Isa, Islam, Jesus machte so und so und Jonas machte so und so. Diese Überlieferungen nennt man wie? Israeliyat. Überlieferungen von Ben Israel. Und wenn wir sagen Ben Israel, dann sind damit Juden und Christen alle beide gemeint. Okay? Weil sie haben die gleichen Wurzeln. Grundsätzlich. Jetzt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns über die Israeliyat was gesagt? Wir verleugnen sie nicht. Okay? Und wir bestätigen sie auch nicht. Okay? Das bedeutet, wenn in der Bibel etwas steht, okay, was mit Koran übereinstimmt, sagen wir, das ist Hak. Wenn in der Bibel etwas steht, was der Koran was verleugnet und verbietet und für Batil erklärt, dann sagen wir, es ist Batil. Okay? Und wenn Bibel etwas sagt, oder in der Bibel gibt es etwas, bei Ben Israel gibt es etwas, worüber der Koran nicht sagt, es ist falsch oder es ist richtig, wir schweigen. Wir sagen nichts darüber. Wir sagen, Allah, es kann wahr sein, kann aber auch batil sein, wissen wir nicht. Stimmt das, Barakallahu fikum? Okay, das ist die Glaube von Muslimen in Bezug auf die Überlieferungen von Juden und Christen. Zum Beispiel, was wäre falsch kommen wir zu den Sachen, die, wenn wir sagen, wir glauben an Bücher. Wir glauben an Bücher, an das Buch, was Musa a.s. offenbart wurde und was Isa offenbart wurde und Dawud a.s. was offenbart wurde und so weiter und so weiter. Nennt mir etwas, worüber es keine Meinungsverschiedenheit gibt zwischen dem Buch Gottes Koran und den früheren Büchern oder das, was wir jetzt haben, das sind keine Bücher Gottes. Diese heutigen Bücher, Tora und Evangelium, jemand wird sagen, Torah und Injil, die sind nicht von Allah, die sind verfälscht, die sind nicht von Allah. Wären sie von Allah, gäbe es keine Verfälschungen, gäbe es nicht Meinungsverschiedenheit mit dem Koran. Aber das ist ein anderes Thema. Sachen, die übereinstimmen zwischen Ben und Israel und ihren Überlieferungen, meine ich, und Koran. Du sollst nicht stehlen, zum Beispiel. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keinen anderen Gott anbeten, außer Allah. Das ist eine... Die erste, haben wir gestern erwähnt beim Vortrag. Erste Gebot. Erste Gebot bei... Evangelium. Also Juden und Christen, du darfst keinen anderen Gott anbeten, außer Allah. Okay? Nein. Keine Bilder. Also keine Bilder zum Beispiel. Dass man keine Bilder machen darf, malen darf oder Bilder in Dings, wie heißt das? In Statuen. In Staaten und sowas. Ist haram, bei Juden und Christen ist das haram. Auch, oh, Wallahi. Das ist das zweite Gebot. Juden sind noch viel strenger als die Christen dabei, bei dieser Sache. Geh mal in eine Kirche rein. Da hängt der heilige Dings, der heilige Zirkus, Bruder. Was noch? Du darfst nicht? Sinne. Sinne ist verboten. Lügen. Schweine essen darf man auch nicht. Alkohol? Nächstenliebe. Nächstenliebe ist ein Begriff aus der Bibel. Im Islam gibt es nicht Nächstenliebe. Nächstenliebe ist ein allgemeiner Begriff bei Ahlul Kitab. Aber im Islam, was ist unter Nächstenliebe? Birr al-Walidain. Wie sagt man das? Silatu Rahim. Silatu Rahim bedeutet, dass du mit deiner Verwandtschaft Familienbande pflegen. Was noch? Deine Nachbarn gut behandeln. Verstehst du das, Barakallahu fik? Das sind alles was? Sachen, die Ahlul Kitab sind es wie Nächstenliebe, Barakallahu fik. Aber dieser Begriff gibt es nicht im Islam. Okay? Einmal, als wir Dawa gemacht haben draußen, ja, auf der Straße, kam ein Mann mit seiner Frau und sie hatten ihre Tochter, okay, dabei. Und die sind gekommen und sie wollten mich nicht beleidigen. Beleidigen, das wollten sie nicht, zweifellos. Aber sie wollten mich verwirren. Sie sagen, was sagt Islam über die Nächstenliebe? Was sagt Islam über die Nächstenliebe? Was würde wohl passieren, wenn ich sagen würde, es gibt keine Nächstenliebe im Islam? Was bedeutet, es gibt keine Nächstenliebe? Ja? Nee, es gibt keine Nächstenliebe. Das bedeutet, deine Verwandten, deine Nachbarn, keiner ist von dir sicher. Ja? Schnappst dir seine Frau, fladerst ihm sein Fahrrad aus dem Hof. Halas! Ja? Dass er dein Verwandter ist, dass er dein Nachbar ist. Ja? All das ist kein Grund, sein Vermögen und seine Ehre ist für dich halal. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber dann habe ich es versucht, auf diese Art und Weise zu erklären, okay? Nächstenliebe, weil manche von ihnen hören bei ihnen ganz besonders ein Volk, ich will das jetzt nicht nennen, dieses Volk, okay? Ja, man bringt ihnen in den Kirchen bei, am Sonntag, bringt man ihnen bei, wie sie uns verwirren können. Ja? Was sagt Islam über die Nächstenliebe? Ich habe noch nie im Koran Nächstenliebe gesehen. Ja? Aber es gibt allgemein Birrul Walidein und Silatul Rahim und so weiter. Ja? Viele verschiedene Kategorien, Barakallahu fikum, die man detailliert erwähnt. Wenn man das lernt, okay? Wenn man das lernt, kannst du ihn Schachmatt sofort machen. Ja, du sagst, bei euch ist, wie heißt das, diese Nächstenliebe ist allgemein, ist überhaupt nicht präzisiert. Ja? Aber bei uns im Islam ist es ganz präzise erwähnt. Ja? Und dann erwähnst du in den verschiedensten Kategorien. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Nennt mir Sachen, bei denen es Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen Koran und Sunna, zwischen Koran und der anderen Schriften, die heute von Ahlul Kitab gelesen werden. Zum Beispiel. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala darüber? Spatit, oder nicht? Was noch? Sie beichten den Menschen. Sie beichten den Menschen. Sie bitten einen Menschen um Vergebung. Ja. Was noch? Was gibt es noch, was es im Islam nicht gibt? Es sind viele Lügen über die Propheten. Über die Propheten zum Beispiel. Über Dawud a.s., über Musa, über Nuh a.s., über Isa a.s. Und so weiter. Das sagt der Koran, das ist Batil. Und dann gibt es Sachen, die bei den Ahlul Kitab erwähnt werden. Im Koran wird das nicht erwähnt. Okay? Der Koran tut das nicht, wie sagt man das, ablehnen oder bestätigen, gar nichts. Ja? Beispiele für sowas. Glaube an Heiligen Geist. Echt? Heiligen Geist. Lala, das, was sie sagen, ist, der Koran sagt, ist Batil. Etwas, was worüber der Koran nicht sagt. Nicht halal, nicht haram, gar nichts. Der Heilige Geist ist Jibril, oder? Der Heilige Geist ist Jibril, das ist was anderes. Das hast du gemeint. Der Heilige Geist. Sie glauben daran. Ruhul Qudus. Sie beten dann. Ruhul Qudus ist der Heilige Geist. Wir reden von, das wurde schon im Koran bestätigt, dass der Heilige Geist Jibril a.s. ist, aber was anderes. Was sagen die Juden und Christen? Die haben bestimmte Überlieferungen, der Islam sagt nichts darüber. Dass sie ihre Kinder taufen müssen. Dass sie ihre Kinder taufen müssen. Also, Sagt der Koran irgendwas darüber? Nein. Ich kenne eine Überlieferung, dass Adam a.s. Es gibt Ulema, sie werden, wie sagt man das, sie verwenden Israeliat, okay, in ihren Büchern. Islamische Gelehrte, okay? Aber man sollte diese Israeliat nicht verwenden, wenn man sowieso genug Hadis zum bestimmten Thema hat. Zum Beispiel, es wird überliefert, dass Adam a.s. Jahr war groß. Und der Professor mir sagt, er war sehr groß. Oder nicht? Wie groß war er? 60 Ellen. Circa 30 Meter oder 20 Meter, wie viel ist das? 60 Ellen, das ist eine Elle. 60 Mal so von da bis da. Okay? Ja, die haben ja letztens, hier habe ich ein Foto gezeigt, sie haben ja letztens in Saudia, haben sie einen Kamis, haben sie, wie heißt das, geschnitten, das so groß ist wie Adam a.s. Ungefähr, ja. Dann haben sie mit Kran so hochgehoben. Nicht so wichtig. Die erwähnen, bei Benu Israel wird erwähnt, er ist einmal gelaufen, auf der Erde natürlich, er hat lange Haare gehabt, seine Haare haben sich in einen Baum verfängt und hat den Baum ausgerissen, aus der Erde mit seinen Haaren. Okay? Er hat lange Haare gehabt. War wie Pflanze. Er war groß. Okay? Okay, jetzt die Frage. Was sagen wir darüber? Sagen wir sofort Batil? Wenn wir sagen wollen Batil, dann brauchen wir einen Koran, ein Beweis, Gegenbeweis aus Koran und Sunna. Okay? Wenn wir sagen wollen, das ist sahih, brauchen wir auch einen Beweis, eine Bestätigung aus Koran und Sunna. Ja, deswegen sagen wir, Allahu a'lam. Ja, Allahu a'lam, ob das stimmt oder nicht. Ja, es gibt aber mehr als genug solcher Überlieferungen. Zum Beispiel jemand, der liest halt in christlichen Büchern halt oder in jüdischen Büchern, ja, wird viele Sachen finden, die eine offensichtliche Lüge sind. Okay? Offensichtlich. Ja, dann wird er Sachen finden, die sind stimmen überein mit dem Hack. Okay? Und er wird auch Sachen finden, über die Koran und Sunna, über die der Islam nicht sagt. Okay? Verstehst du das? Alle diese drei Fälle, wir haben gerade was gesagt? Was ist der Urteil? Habt ihr es verstanden? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Die Gesandten Allahs, was bedeutet das, wenn jemand kommt und sagt, okay, nein, noch einmal, Bücher. Wenn du sagst, ich glaube an die Bücher Gottes, ich glaube an Koran als das Wort Gottes, was bedeutet das? Das bedeutet, ich akzeptiere es und befolge es als meine Rechtleitung und als meine Gesetzgebung. Wenn jemand den Koran nicht nimmt als seinen Wegführer, er nimmt nicht den Koran als den Wegführer und er nimmt nicht das Wort Gottes als Gesetzgebung, so einer glaubt nicht an Koran. So einer glaubt nicht an Allahs Bücher. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Er kommt und sagt, ich glaube an Koran, aber er macht selber Gesetze. Allah sagt halal, haram, er macht seine eigenen Gesetze. Glaubt so einer an den Koran? So einer glaubt nicht an den Koran. Was bedeutet es, an die Propheten zu glauben? Du glaubst an die Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in seinem Buch. Du glaubst an die Propheten, die der Prophet selber erwähnt, in der Sunna. Okay? An was noch? Du glaubst an ihre Namen und Eigenschaften, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sie beschreibt. Okay? Du glaubst nicht an Sachen, für die es keine Beweise gibt. Zum Beispiel, bei uns gibt es noch immer Leute, sie glauben, Hizr, ist ein ewig lebender Wanderer. Ein Prophet, der ewig lebt und wandert von Platz zu Platz und Sufis wünschen sich sie wünschen sich, ihn zu treffen und so, das ist ein Zeichen von Kerama und so weiter und so weiter. Dafür gibt es keine Beweise. Propheten und Gesandten, es gibt schon einen Unterschied zwischen Nabi und Rasul, gibt es einen Unterschied, okay? Das ist jetzt, wie gesagt, auch ein anderes Thema. Du glaubst an das jüngste Gericht. Was bedeutet das? Du glaubst an das jüngste Gericht. Du bist überzeugt, dass es einen Tag geben, wo Allah subhanahu wa ta'ala alle Menschen versammeln wird und dann werden die Menschen für ihre Taten beurteilt, zur Rechenschaft gezogen. Und nach diesem Gericht gibt es entweder Jannah oder Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet alayhi salatu wasalam erwähnen detailliert diesen Zustand einfach. diese Ereignisse, Geschehnisse von Yom Kiyama, ja, und all das, was da erwähnt wird, du bist überzeugt. Ja, all das, was die Leute erwähnen, und es gibt keine Beweise in Koran und Sunna, glaubst du natürlich nicht. Okay, was bedeutet es, an die göttliche Vorherbestimmung, an Qadr zu glauben? Das ist nicht so super. Vier Sachen. Vier Sachen. Ich glaube, ich habe das bis jetzt 1 Million Mal erwähnt. Vier Sachen, du musst an die glauben, wenn du willst, dass dein Iman bil Qadr sahih ist. Vier Sachen. Wenn du diese vier Sachen nicht hast, hast du ein Problem mit deinem Glauben in Qadr. Und derjenige, der nicht an Qadr glaubt, ist ein Kafir. An erster Stelle, du glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß und alles wusste. Zweite Sache, du glaubst, dass alles Allah erschaffen hat, alle Ereignisse, das Gute und das Schlechte, das Gute, das dir zustimmt, du gehst Werkstätte und zapp, die Drehbank hat dir die Hand abgehakt. Weg ist die Hand. Wer hat das verursacht? Wer hat das erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala hat es erschaffen. Okay? Drittens, du glaubst an, dass alles passiert mit Allah subhanahu wa ta'ala? Erlaubnis. Ja? Es kann nicht passieren, wenn Allah es nicht erlaubt. Wenn Allah etwas erlaubt, das bedeutet nicht automatisch, Allah liebt es. Ja? Sondern Allah subhanahu wa ta'ala bringt ein Delil, ein Beweis, ein Argument gegen dich. Ja? Dass Yom Kiyama nicht sagen kannst, ja Rabbi, du hast mich gezwungen, ein Kafir zu sein. Du hast mich gezwungen, Gräber anzubeten. Du hast mich gezwungen, den verfluchten Teufel anzubeten. Nein, Allah hat dich nicht gezwungen. Allah hat dir erlaubt, dass du Gräber anbetest, aber im Koran hat er dir gesagt, فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. Bete niemanden an und ruf niemanden an neben Allah. Niemanden außer Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat dir erklärt, was Tawhid ist und was Ibadah ist und was ist Ikhlas. Hat Allah dir erklärt. Ja? Aber als du dich entschieden hast für Kufr, hat Allah subhanahu wa ta'ala gegeben, was du wolltest. Er hat dir erlaubt. Aber das bedeutet nicht, er hat dich gezwungen. Okay? Und vierte Sache, alles passiert mit Allahs Hikmah. Was ist Hikmah? Alles passiert mit Allahs subhanahu wa ta'ala Weisheit. Diese vier Sachen musst du haben, ja? Musst du glauben, damit dass dieser Glaube an Qadr sahih ist. Haben wir noch Zeit? Wie viel? Halbe Stunde. Das habe ich jetzt nicht erwartet. 20 Minuten. Wir rennen schon ziemlich lange. Ich bin irgendwie unmüde, subhanallah. Wie lange reden wir schon? Schon auf Handy. Eine Stunde schon? Teil. Haben Sie das verstanden, inshallah ta'ala? Achter Punkt. Wir kommen zum achten Punkt. Was ist die Bedeutung des Satzes La ilaha illallah? Diese Aussage bedeutet, zu verneinen, dass irgendein anderes Wesen außer Allah subhanahu wa ta'ala das Recht besitzt, angebetet zu werden und zu bestätigen, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala allein jeglicher Gottesdienst gebührt. Ja? Was bedeutet La ilaha illallah? La ilaha illallah bedeutet, es gibt niemanden, der angebetet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Was? La ma'buda bihaqin illallah bedeutet La ilaha illallah. Versteht ihr das? Wir haben über dieses Thema Barakallahu fik. Gibt es so Fälle, die das nicht umgibt? Nein, mach das. Der Teppich ist gleich. Wo sind wir stehen geblieben? La ilaha illallah. La ilaha illallah ist Asluddin. Ja? Wer es nicht hat, hat keinen Din. Ja? Wer La ilaha illallah nicht hat, alle anderen guten Taten sind zwecklos. Wer La ilaha illallah nicht verwirklicht, wenn wir sagen, was bedeutet La ilaha illallah verwirklichen? Dass du mit zwei Sachen kommst. Die erste sind die Erkan von die ersten sind die Shurut von La ilaha illallah und die zweite sind die Erkan von La ilaha illallah. Aber natürlich zusammen. Nicht das erste machst du jetzt und das zweite machst du in 3 Jahren. Ja? Sondern zusammen Erkan von Shahada und Shurut von Shahada. Voraussetzungen und Säulen von La ilaha illallah. Wer kennt sie? Wer meldet sich freiwillig, ohne rausschreiben zu uns zu sagen, was sind die Erkan von La ilaha illallah? Bismillah. Er bekommt einen Schluck von mir. Was sind die zwei Säulen des, der Shahada? Ayo. Das, was Sie als erstes gesagt haben, und Kufr bi-Tahut. Kufr bi-Tahut und? Iman bi-Allah. Ja, bi-Hakkina Allah. Eish? La ma'abude bi-Hakkina Allah. Okay, also La ilaha ist Nefi. Illallah ist Ithbat, Nefi und Ithbat. Okay? Oder nennen es anders Kufr bi-Tahut und Iman bi-Allah. Das sind diese zwei Säulen von La ilaha illallah. Okay? Wie macht man Iman billah? Iman billah macht man Glaube an Allah. Das, was wir vorhin erwähnt haben. Diese vier Sachen. Wer diese vier Sachen nicht hat, dieses La ilaha illallah ist ungültig. Okay? Und zweite Sache ist Kufr bi-Tahut. Dieser Nefi, dieser erste Rücken. Ja? Wie macht man Kufr bi-Tahut? Haben wir gestern geschrieben, nicht geschrieben, sondern aufgesagt. Ja? Fünf Sachen haben wir erwähnt, was bedeutet Kufr bi-Tahut? Lossagen. Das Lossagen von jeglicher Anbetung von jemand anderem außer Allah subhanahu wa ta'ala. Sie verlassen. Dass du glaubst, dass das Anbeten von jemand anderem außer Allah subhanahu wa ta'ala batil ist, dass du es verlässt, dass du die Leute, die das macht, zu Kufar erklärst, dass du sie zu deinen Feinden nimmst und dass du... Was war das Letzte? Dass du sie hast. Kufr machst, dass du sie hast und dass du sie von ihnen los sagst, von diesen Leuten auch. Weil, wie gesagt, es wäre jetzt sinnlos, dass wir dieses Thema jetzt komplett hier erwähnen, weil wir haben darüber 100 Mal geredet, über dieses Thema. Deswegen sollte jeder, inshallah ta'ala, diesen 8. Punkt extra nehmen und sich hinsetzen und im Internet ein bisschen recherchieren über die Bedeutung von La ilaha illallah. Gibt es in allen Sprachen. Ja? Habe ich keinen Schluck gewonnen? Sicher, weiß ich, ich habe dir was gelassen. Teil. Die nächste Frage. Ist Allah subhanahu wa ta'ala mit uns? Die Frage ist, ich stelle dir die Frage zum Test. Ist Allah subhanahu wa ta'ala mit uns? Wenn du schreibst ja, dann hast du eine große Katastrophe verursacht. Ja, komm. Ja, Punkt. Ist Allah mit uns und du sagst ja, aus. Wir werden also Husn und Sand mit dir machen. Also wir werden über dich eine schöne Meinung haben und sagen, Allah, er hat sich. Wir wissen, was er meint. Aber die Antwort ist Kufr. Okay? Ja, und dann kommt Komma. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala ist mit uns. Mit seinem vollkommenen Wissen, seinem Hören, seinem Sehen, seinem Schutz, seinem absoluten Verstehen, seiner allmächtigen Kraft und seinem göttlichen Willen. Allerdings ist Allah subhanahu wa ta'ala kein Teil seiner Schöpfung. Allah steht über seiner Schöpfung und er mischt sich nicht körperlich unter seine Geschöpfe und nichts von seiner Schöpfung kann ihn erfassen, tabaraka wa ta'ala. Dieses Thema nennt man wie in Aqidah Ma'iyya. Allahs Mitsein mit den Menschen. Was bedeutet Allah ist mit uns? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das sehr oft im Koran. Und der Prophet sallallahu alaihi